1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Befiehl den Israeliten, dass, sobald sie das Land betreten, das gesamte Gebiet Kanaans ihnen als Erbesitz zugewiesen wird. 3. Die südliche Grenze soll sich von der Steppzin entlang Edom erstrecken, wo bei er ostlicher Ausgangspunktum in des Salzmeers liegt. 4. Dies Grenz verlauf dann südlich der Skorpionenstiege bis nach Zin und weiter südlich von Kardischbarnia, bever sie sich nach Hazaradar und Asman erstreckt. 5. Von Asman aus soll die Grenze am Bark Ägyptens verlaufen und schließlich am Meer enden. 6. Die westliche Grenze wird durch das Großmeer gebildet. 7. Als nordliche Grenze soll ein Line vom Großen Meer bis zum Berg Hohe Jesogen werden. 8. Vom Berg Hohe aus erstreckt sich die Grenze in Richtung Hamath, wo bei Zadaren Endpunkt markiert. 9. Anschließend verlauf die Grenze über Seifraun bis nach Hazerinen, was die nordliche Begrenzung darstellt. 10. Die ostliche Grenze soll von Hazerinen bis Sepham festgelegt werden. 11. Von Sepham aus für die Grenze abwärts nach Ribla, ostlich von Ain, und verlauf dann weiter entlang des Bergrückens ostlich des Sees Kinnereth. 12. Danach erstreckt sich die Grenze hinab zum Jordan und enditum Salzmeer, die sind die umfassenden Grenzen ihres Lands. 13. Mose weist die Israeliten und erklärt, dass dies das Land sei, welches sie durch das Los als Besitz erhalten werden, jemes dem Befehl des Herrn und die nun inhab Stamm. 14. Die Familien der Stamm Ruben und Gad soe der Halbstamm Manas hatten ihren Erbesitz bereits erhalten. 15. Die Zweienhab Stamm hatten ihren Erbesitz auf der Ostseite des Jordans, gegenüber Jericho, zugewiesen bekommen. 16. Der Herr sprach ernüt zu Mose und sagt, 17. Die sind die Männer, die für die Zuteilung des Lands während wörtlich sein werden, Elisa, der Priester, und Jodwa, der Sohn Nuns. 18. Zusatzlich sollte für die Aufteilung des Lands Jewels einen Fürsten aus jedem Stamm hinzusehen. 19. Die Namen dieser Männer sind Caleb, der Sohn Jephuns, vom Stamm Judah, 20. Samuel, der Sohn Amihuds, vom Stamm Simeon, 21. Eliadab, der Sohn Kislans, vom Stamm Benjamin, 22. Bukki, der Sohn Iglas, als Fus des Stamms Dan, 23. Von den Sohnen Josephs, Haniel, der Sohn Ephods, als Fus des Stamms Manas, 24. Und Kemuel, der Sohn Siphthans, als Fus des Stamms Ephraim, 25. Elizaphan, der Sohn Parnax, als Fus der Sebutanitan, 26. Poltiel, der Sohn Assens, als Fus der Issacharitan, 27. Ahihud, der Sohn Salomis, als Fus der Aseratan, 28. Pedahel, der Sohn Amihuds, als Fus der Naphthalitan. 29. Die sind die Personen, den in der Herr die Aufgabe betrug, den Israeliten erbi im Land Kanaan zuzuteilen.